HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen mit Christiane Kreiner. Heute widmen wir uns in den Archivschätzen den deutsch-französischen Beziehungen. Wir schauen zurück. Januar 1963. Im Pariser Élysée-Palast unterschreiben der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer einen Vertrag. Ein historisches Ereignis. 18 Jahre hat es nach Ende des Zweiten Weltkrieges gedauert, bis beide Staaten diesen Schritt machten. Der Élysée-Vertrag soll eine Zeit des Hasses, der Rivalität und die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland beenden. In den kommenden 50 Minuten wird diese allmähliche Annäherung in Radiodokumenten hörbar. In einem Archivgespräch ordnen die Kollegen vom SWR, Gabor Pahl und Miriam Mörtel, die Originaltonaufnahmen ein. Wir beginnen mit einer Reportage aus dem Élysée-Palast. Und nun sind wir hier im goldverzierten, lüsterbehängten Salon Murat im Élysée. Hier ist ein ovaler Tisch mit rotem Samt ausgeschlagen, drei Lehnstühle, die mit Stickereien aus dem 18. Jahrhundert bespannt sind, stehen davor, drei blaue Schreibzeuge darauf. Und in der Mitte lässt sich nun Staatspräsident de Gaulle nieder, zu seiner Rechten Bundeskanzler Dr. Adenauer. Zu seiner Linken der französische Ministerpräsident Pompidou. Und eine Mappe wird vor allen drei Herren aufgeschlagen, hinter denen sich nun die übrigen Minister und Delegationsteilnehmer stehend versammelt haben. Es ist der 22. Januar 1963. Im Pariser Élysée-Palast unterschreiben der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer einen Vertrag. Deutschland und Frankreich sollen Freunde werden. Der Élysée-Vertrag beendet eine Zeit des Hasses, der Rivalität und eine Erbfeindschaft, die jahrhundertelang anhielt. Vom Pfälzischen Erbfolgekrieg im 17. Jahrhundert über den Deutsch-Französischen Krieg im 19. bis zu den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Erst nach 1945 begann ganz langsam die Annäherung, die schließlich 1963 besiegelt, aber damit noch nicht abgeschlossen war. 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft, darum geht es im heutigen SWR2 Archivradiogespräch. Wir werden viele Originaltöne von damals hören, von Adenauer, de Gaulle und von anderen Politikern. Und wir werden Radioreportagen hören aus einer Zeit, in der Frankreich für viele Deutsche noch wie ein anderer Planet war. Mein Name ist Gabor Pahl und bei mir ist Miriam Mörtel, die uns all diese Töne herausgesucht hat. Und was wir ja gerade schon gehört haben, Miriam, ist der Anfang einer Reportage, in der genau diese Besiegelung des Élysée-Vertrags, die Unterschrift für die Ewigkeit, konserviert wurde. Ja, so kann man das nennen. Was wir hören, das ist eine sogenannte Flüsterreportage. Man muss sich vorstellen, Adenauer, de Gaulle und ihre Minister, die saßen und standen um diesen mit rotem Samt bezogenen Tisch herum in diesem prunkvollen Saal und die Journalisten standen relativ nahe am Rand und sollten natürlich diesen würdigen Anlass nicht stören. Deshalb diese besonders ruhige, zurückhaltende Form der Reportage und die hören wir jetzt noch ein bisschen weiter. Reporter war übrigens der legendäre Georg Stephan Troller. Jeder dieser drei Herren nimmt nun aus dem Tintenständer einen Federhalter, einen ganz gewöhnlichen Schülerfederhalter und unterzeichnet dieses Dokument, das mehrere Seiten beinhaltet, die ihnen von Hilfskräften umgeblättert werden. Zur Rechten des Tisches sitzt Bundesaußenminister Schröder, zur Linken der französische Außenminister Couve de Murville. Die Dokumente sind in rote Mappen gekleidet. De Gaulle ist als erster mit dem Unterzeichnen zu Ende, blickt nun über die Schulter des Bundeskanzlers, um zu sehen, ob auch alles richtig vor sich geht. Nun erhebt sich de Gaulle als erster. Und er sagt, es ist aus zufriedenem, tief zufriedenem Herzen und Geiste. Dass ich mit dem deutschen Bundeskanzler und den übrigen Herren dieses Dokument unterzeichnet habe. Und de Gaulle weist auf die ungeheure Bedeutung dieses Dokumentes hin, das nun nach so vielen hundert Jahren der Feindschaft ein neues Blatt aufschlägt zwischen diesen beiden Ländern. Und nun kommt eine unerhörte historische Szene. De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt de Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden, verbrieft und gesiegelt. Ja, und so ging diese Reportage am Schluss vom Flüsterton doch in einen etwas euphorischen Ton über. Das war die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages im Januar 1963, der Schlusspunkt einer Entwicklung, die nach dem Krieg begonnen hat. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1949. Die Bundesrepublik Deutschland ist gerade mal ein halbes Jahr alt, das Grundgesetz im Mai verabschiedet. Die Bundesrepublik war eingeschränkt souverän, blieb immer noch unter der Kontrolle der britischen, der US-amerikanischen und eben der französischen Besatzungsmächte. Ja, und für die deutsch-französische Annäherung ist wichtig, das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen, das war damals eben das von Besatzern und Besetzten. Wir hören jetzt Bundeskanzler Konrad Adenauer im Jahre 1949. Und wenn man sich die ganze Rede anhört, dann bekommt man ein Gefühl dafür, in welch schwieriger Lage Adenauer damals war. Denn sein Ziel war ja auch, Souveränität für Deutschland zurückzugewinnen. Und ihm war vollkommen klar, dass das nur geht, wenn Deutschland und Frankreich ihre Feindschaft überwinden und der direkte Nachbar Frankreich die deutsche Bedrohung nicht mehr fürchtet. Das deutsch-französische Problem ist in erster Linie ein psychologisches Problem. Und meine Damen und Herren, ich bitte Sie, nicht im Auslande Befürchtungen hervorzurufen für einen neu erwachenden Nationalismus im deutschen Volke. Die Frage Deutschland-Frankreich ist in Wahrheit eine der Angelfragen des europäischen Geschicks. Von vielen Besuchern, die in Frankreich waren, und von vielen ausländischen Journalisten höre ich, dass auch in den weitesten französischen Kreisen der ehrliche Wille besteht, ein für allemal den deutsch-französischen Gegensatz aus der Welt zu schaffen. Ich bitte das französische Volk und bitte die Weltöffentlichkeit, davon überzeugt zu sein, dass bei der ganz überwiegenden Mehrheit des deutschen Volkes der gleiche Wille besteht. Konrad Adenauer am 11. November 1949 im Deutschen Bundestag. Deutschland wurde 1951 Teil der Montanunion, also der ersten überstaatlichen Behörde in Europa. Mit ihr wurde der Prozess der europäischen Einigung in Gang gesetzt und führte schließlich zur Europäischen Union. Aber es ist dann doch ein Irrtum, wenn man glaubt, dass dieser Weg hin zur EU völlig reibungslos abgelaufen wäre oder auch die deutsch-französische Annäherung. Es gab da immer wieder Krisen und Rückschläge. Die erste große Krise, die hatten wir 1954. Da gab es schon die NATO einerseits, aber der gehörte die Bundesrepublik noch nicht an. Und es gab dann zusätzlich das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, an der die Bundesrepublik beteiligt werden sollte. Da aber haben die Franzosen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das französische Parlament hat diese europäische Verteidigungsgemeinschaft abgelehnt und damit war diese Gemeinschaft dann auch hinfällig. Ja, das Scheitern dieses Projekts hat natürlich auch zu Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich geführt. Und das muss man wissen, um den folgenden Ton zu verstehen. Der stammt von dem französischen Europapolitiker Robert Schuman, einem großen Befürworter dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und er war ein leidenschaftlicher Europäer. Eigentlich noch viel mehr, als es de Gaulle war. De Gaulle hatte ja Zeit seines Lebens immer wieder die Befürchtung, dass Deutschland militärisch und wirtschaftlich an Übergewicht gewinnen könnte. Schuman dagegen, der wollte eine echte europäische Gemeinschaft. Und wie die seiner Meinung nach aussieht, hören wir jetzt in einem Ausschnitt einer Rede, die er 1955 im Ludwigsburger Schloss bei Stuttgart hielt. Wir wollen bei allen Völkern, bei allen europäischen Völkern, eine Zurückstellung der nationalistischen Engherzigkeit, jeglichen Anspruchs auf Vormacht und Vorrang, gleiche Rechte und Pflichten für jeden, gleiche Garantien für alle und durch alle. keine Scheidung nach Siegern und Besiegten. Und wie ich es vorhin gesagt habe, nicht nur Aussöhnung, sondern Zusammenarbeit. Und dazu gehört ein europäischer Geist. Gewiss wird Europa nicht an einem Tag gebaut, aber wir leben in der Ära einer rasenden Geschwindigkeit. Die früheren Zeitmaßstäbe gelten nicht mehr, auch nicht mehr für die erforderliche Bedenkfrist. Der Nationalismus ist noch ein unbewusster, aber doch lebendig gebliebener Instinkt. Europa dagegen ist eine Forderung der Vernunft. Deshalb müssen wir die Psychologie zur Hilfe nehmen. Europa muss auch gefühlsmäßig erfasst und erlebt werden. Dies nennen wir den europäischen Geist. Und auch in Frankreich ist dem so. Bei dem Volke mehr als im Parlament. Der Franzose ist empfänglich für großmütige Ideen. Auch begeisterungsfähig. Das Durchhalten fällt ihm manchmal schwer. Deshalb müssen Mittel gefunden werden, um den jetzigen Totenpunkt endgültig zu überwinden. So der französische Politiker Robert Schumann im Januar 1955 bei einer Rede im Ludwigsburger Schloss. Und damit verlassen wir jetzt die große Politik erstmal jedenfalls und wenden uns mehr so der gesellschaftlichen Annäherung Deutschlands und Frankreichs zu. Wir hören jetzt eine große Europäerin. Ja, Annette Kolb. Ihre Mutter war Französin, der Vater Bayer. Und sie hat sich dann durch Übersetzungen hervorgetan. Sie ist Schriftstellerin gewesen, Journalistin und vor allem eine überzeugte Pazifistin. Sie versuchte schon während des Ersten Weltkrieges zwischen Deutschen und Franzosen zu vermitteln und sorgte dann mit ihren Reden auch immer wieder für Aufsehen. In dem O-Ton, den wir gleich von ihr hören, aus dem Jahre 1956, ist sie zwar schon 81 Jahre alt, aber ihr Temperament und ihre Lebendigkeit werden von Gerold Benz, dem Interviewer, hörbar unterschätzt. Fräulein Annette Kolb, wir freuen uns zunächst, dass Sie überhaupt wieder mal bei uns in Deutschland sind. Dass Sie wieder ja, ich komme ja jedes Jahr mindestens zweimal nach Deutschland. Und, wollen Sie denn? Und die übrige Zeit? Ja, da bin ich in Paris. Ja, und das, Fräulein Kolb, das ist, was uns allen so gefällt, dass Sie einfach zwei Heimaten haben. Ja, das tue ich, da haben Sie ganz recht. Ich bin, was ich immer war. Früher war ich eine halbe Bayerin und eine halbe Französin. Jetzt bin ich eine halbe Französin und eine halbe Bayerin. Hat sich nichts geändert. Mit Ausnahme dieses kleinen Wechsels, den Sie eben in Ihrer Dieser Bemerkung... Wechsel. Ja, das ist halt, ich bin treu, den einen so treu geblieben miteinander. Und das war an sich auch Ihre Aufgabe, die Sie in Ihren Büchern erfüllt haben und die uns heute noch so viel gibt. Ach, das ist sehr liebenswürdig und sehr freundlich von Ihnen. Und dies bleibt, das wird auch so bleiben. Selbst wenn ich noch einiges zu sagen haben werde, was nicht immer angenehm ist. Drei Reden werden noch von mir herauskommen. Ja. Sind schon unter Druck. Da steht auch manches drin. Ich bin immer dieselbe. Sie schrieben einmal, dass es nicht ganz so weit her sei mit diesen deutsch-französischen Begegnungen, wenn die bloß darin bestünden, dass die gewiss Deutschen Paris besuchen. Gewiss nicht, ja, jetzt sage ich Ihnen aber etwas. Ich bin empört, dass jetzt alle, die jungen Leute kommen raus mit ihrem Abitur. Keiner kann ein Wort Französisch. Alle lernen sie nur Englisch. Und dann sprechen sie von deutsch-französischer Annäherung. Deutsch-französische auseinandergehen plus que jamais. So ist die Wahrheit. So ist die Wahrheit. Das Abitur machen sie mit Englisch, alle miteinander. Nicht einer kann mehr Französisch. Ja, so ist die Sache. Ja, und ich bin tief unzufrieden und bedrückt über diese Sache. Ja, Gerold Benz und die deutsch-französische Schriftstellerin Annette Kolb im Juli 1956. Fräulein Annette Kolb, wie wir gehört haben. 81 Jahre alt. Ja, was sie noch beklagt hat, dass deutsche Schüler kein Französisch können, das sollte sich dann auch ändern. Unsere nächsten beiden Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1960. Damals gab es bereits Schüleraustausche zwischen deutschen und französischen Schulen. Aber das war offenbar noch so revolutionär, dass der Südwestfunk damals eigens einen Reporter ins französische Lothringen Kolleginnen geschickt hat in die schöne Stadt Nancy, um darüber zu berichten. Ja, und heute sind die Reportagen ja häufig gerade mal wenige Minuten lang. Damals, in den 60er Jahren, hat es das Radio aber noch gewagt, einen Reporter auch mal 37 Minuten am Stück berichten zu lassen. Der Reporter Werner Stenzel, der hat in Nancy mit dem Bürgermeister gesprochen. Er war auf dem Markt, er war auf dem Schlachthof. Die Reportage ist sehr hörenswert. Wir hören ihn jetzt in einer Mädchenschule. In der Kleinstadt. Es war ein heller, schöner Sommernachmittag, mitten in der Woche, wo man an gar nichts denkt, nichts denkt und die Leute in den kleinen Städten fleißig arbeiten. Auf dem kleinen Platz war nichts als die stille Sommersonne. Nun, man merkt an diesem Text schon, dass wir nicht von Nancy und nicht von Karlsruhe sprechen, denn beide Städte möchte man wohl nicht mehr als Kleinstädte bezeichnen. Wir sind in diesem Fall ins Frédéric Chopin Lyzeum gegangen. Es ist die modernste Schule in Nancy. Eine solche Klasse, es ist eine Unterprima, macht einen anderen Eindruck als unsere Mädchenklassen, die parallel vergleichbar wären. Das Bild der Klasse ist sehr, sehr bunt, denn die Mädchen tragen ja hier Kittel. Und diese Kittel in allen Farben, in Gelb, in Grün, in Rot, in Blau. Man hat also vor sich, das möchte man fast sagen, das bunte Blumenfeld einer Klasse. Es ist ein sehr angenehmer Eindruck. Ich glaube, momentan ist die Lektion gerade zu Ende. Sollen wir was anderes nehmen? Oh, Madame, Sie sprechen ja, sehr gut Deutsch. Ja, der Text war ganz kurz. Es ist wunderbar und gut, dass Sie unterbrochen haben. Auf diese Weise kann ich vielleicht mal einige der Schülerinnen fragen. Einige waren ja von Ihnen schon in Karlsruhe. Ja, ich bin schon in Karlsruhe gefahren. Ich bin 3 Wochen bei meiner Brieffreundin geblieben. Ich habe auch die Schule besucht. Und sind Sie im Unterricht mitgekommen, so einigermaßen wenigstens? Ich habe dem Unterricht gefolgt, ein wenig. Ja, wie ist es bei der anderen? Sie waren auch schon in Karlsruhe? Ja, ich bin Hauring nach Karlsruhe gefahren. Und ich bin 3 Wochen geblieben nach meiner Brieffreundin. Ja, ist die Brieffreundin, die Karlsruherin, auch nach Nancy gekommen? Ja, diese Freundin ist auch nach Nancy gekommen. Ja, haben Sie irgendwelche Sehenswürdigkeiten von Karlsruhe und Umgebung kennengelernt? Ja. Was haben Sie da gesehen? Was haben Sie gesehen? Ich habe die Stadtgarten besuchen. Die Schwarzwaldhalle auch besuchen und die ganze Stadt. Ja, hat es Ihnen gefallen? Oh ja. Na, das ist wunderbar. Wie ist es mit der nächsten Dame? Wo waren Sie schon? Überall im Schwarzwald auch, ja? Ja, ich bin in Fellberg gegangen und neben Karlsruhe in Durlach. In Durlach, ja. Thunberg. Ja, ja. Haben Sie da wenigstens schönes Wetter gehabt? Da hat man einen so schönen Blick auf Karlsruhe, wie man ihn hier hat, wenn man zu der einen Kapelle da hochgeht, die Chapelle du Pauvre, ja. Haben Sie diesen Blick auch genossen in Karlsruhe? Ja, das Wetter war nicht schön. War nicht schön, oh, das ist traurig. Aber es war doch schön. Ja. Ja, es war nicht so schön, aber dann doch schön. Deutsch-französischer Schüleraustausch damals 1960. Noch etwas ganz Besonderes, das war die Reportage aus der Schule. Und jetzt hören wir gleich noch eine persönliche Schilderung von Werner Stenzel, die umso erstaunlicher klingt, wenn man Nancy kennt. Das ist ja heute eine touristisch durchaus erschlossene und sehenswerte Stadt, wo auch abends einiges los ist. Aber diese Reportage, wenn man nicht wüsste, dass er von Nancy redet, könnte man meinen, er ist irgendwo in einer verlassenen Weltgegend hinter dem eisernen Vorhang. Es ist jetzt etwas über 21:30 Uhr abends. Wir stehen auf der Rue Saint-Jean, der Hauptgeschäftsstraße von Nancy. Und wir müssen sagen, sie liegt verlassen da. Die Weihnachtsbeleuchtung ist schon eingeschaltet. Über den Straßen große Sterne, vielleicht von 1 Meter Durchmesser, und daran Lichterketten als Sternschweif. Wir haben dienstlich natürlich 3 der besten Nachtlokale hier besucht, um einmal zu sehen, ob der Betrieb eventuell doch in Nancy um diese Zeit schon anläuft. Aber wir mussten feststellen, nachts ist hier nichts los. Die Nachtlokale sind gähnend leer. Das Personal ist an Anzahl doch bedeutender als die Gäste. Eben fuhr mal ein Auto vorbei. 2 Gendarmen gucken ihm nach. Gähnen sich an, die Gendarmen in ihren typischen Pelerinen. Vorhin wurden wir von einem Clochard angesprochen. Nicht nur in Paris, auch in Nancy gibt es das. Und man erzählte uns, dass es sogar hier weibliche Clochards gibt. Die Auslagen in den Geschäften sind zum Teil sehr modern. Jetzt durch die Stadt zu bummeln ist angenehm, denn im Laufe des Tages in der Hauptverkehrszeit herrscht hier ein solcher Betrieb und es ist so belebt wie auch auf der Kaiserstraße in Karlsruhe. Jetzt hat man Zeit, jetzt kann man schön alles durchbummeln, denn die Straßen sind alle noch sehr gut beleuchtet. Die Stadt Nancy, so kann man sagen, schläft schon abends um 9:30. Nancy im Jahr 1960, eine ganz exotische Stadt, abends um 9:30. Ja, so geht die deutsch-französische Annäherung damals in langsamen Schritten voran. Schüleraustausch, Städtepartnerschaften, die Medien interessieren sich für das Nachbarland. Es gibt inzwischen auch einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, begründet 1957 durch die römischen Verträge. Und wenn man ja überlegt, heute das Erste, was eine neue Kanzlerin oder ein Bundespräsident macht, ist ja erstmal ein Staatsbesuch, heute natürlich auch in Polen, aber natürlich vor allem in Frankreich. Das hat damals noch gedauert. Charles de Gaulle, 1959 wurde er Präsident und erst nach 3 Jahren hat er das erste Mal die Bundesrepublik besucht. Richtig, im September 1962 war das und das dafür dann aber eine ganze Woche lang. Dieser erste offizielle Staatsbesuch von de Gaulle war eine Antwort auf den Frankreich-Besuch von Konrad Adenauer, nur wenige Monate zuvor. Und de Gaulle hatte ein anspruchsvolles Programm vor sich. 7 Städte in 6 Tagen. Die Plätze und Orte, an denen er zu den Deutschen sprach, die quollen nahezu über von den Massen an Besuchern. Und wir hören zunächst den Bericht eines Reporters auf dem Bonner Marktplatz. Nun klingt Beifall auf. Sie werden ihn ebenso hören wie ich und Sie werden vielleicht denken, dass General de Gaulle zu sehen ist. Ich sehe ihn doch. Jetzt kommt er zu Fuß, wie gesagt, barhäuptig und in einem dunkelgrauen Anzug, winkend um die Ecke, umgeben von einer dichten Polizistenmenge. Neben ihm Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Und hier vorne hat sich jetzt eine junge Dame nach hier gedrängt und hat es fertig bekommen, dem General de Gaulle in die Hand zu schütteln. Nun, Begrüßung durch die Honoratioren der Stadt Bonn am Fuße der Freitreppe. General de Gaulle ist übrigens doch nicht um den Marktplatz herumgegangen. Er geht jetzt die Freitreppe empor. Er winkt hinunter zu der Menschenmenge und jetzt sind Schilder da. Vive de Gaulle! Vive la France, vive l'Europe unie. Also es lebe de Gaulle, es lebe Frankreich und es lebe das vereinigte Europa. Das Gefolge des Hohen Gastes geht jetzt ebenfalls die Freitreppe hinauf. Und ich kann die Batterie von Mikrofonen nicht mehr überblicken, die da oben steht. Denn von hier aus, vom oberen Teil der 2 Bahnen hinaufführenden Freitreppe wird General de Gaulle nach einer kurzen Begrüßungsansprache das Wort ergreifen. Und ich werde jetzt einmal einen Moment schweigen, damit wir die Begrüßung sicherlich nicht am Anfang verpassen müssen. Die Begrüßung, die sprach dann zuerst der Bonner Bürgermeister aus und dann ergriff de Gaulle selbst das Wort. Er sprach Deutsch ohne Notizen, ganz frei. Es ist mir eine große Freude, in Ihrem Lande empfangen zu werden, den in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nichts jedoch kann mich besser dazu ermutigen als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Applaus Segen versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Charles de Gaulle am ersten Tag seines Staatsbesuchs in Bonn. Er fuhr dann weiter nach Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, von dort dann in den Süden, nach München, Stuttgart und nach Ludwigsburg. 14 Reden hielt er insgesamt bei diesem Staatsbesuch, auch auf Französisch, aber vor allem auf Deutsch. Die deutsche Sprache, die hatte er wohl schon im Gymnasium und auf der Militärschule gelernt. Perfektioniert hat er sie dann aber vor allem während des Ersten Weltkrieges, nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft. Ein Jahr nach diesem Auftritt war es dann soweit. Adenauer und de Gaulle unterzeichnen den Élysée-Vertrag. Die Live-Reportage dazu haben wir ja schon am Anfang dieser Sendung gehört. Trotzdem war damit der Annäherungsprozess ja noch lange nicht abgeschlossen. Also ich kann mich selbst erinnern, als ich 1984 mit einem Freund eine Radtour durch Frankreich gemacht habe, dass manche ältere Franzosen uns gegenüber tatsächlich noch Vorbehalte hatten, uns Deutschen gegenüber. Und das war ja auch das Jahr, als es im September dann zu der historischen Begegnung kam von Helmut Kohl und François Mitterrand auf dem Schlachtfeld von Verdun. Verdun, diese für das deutsch-französische Verhältnis so schicksalhafte Stadt, hochgerüstet im deutsch-französischen Krieg, dann die grausame Schlacht im Ersten Weltkrieg. Und wenn man heute in die Gegend fährt, dann fühlt man sich vielerorts an diese kriegerischen Zeiten erinnert. Dass sich Kohl und Mitterrand dort schweigend die Hand geben, das war schon mehr als ein politisches Ritual. Wir haben hier einen Redeausschnitt von Helmut Kohl, nicht von seinem Treffen mit Mitterrand in Verdun, sondern 2 Jahre später. Da erzählt er, wie er diesen Augenblick selbst erlebt hat. Das war für uns beide eine bewegende Erfahrung. Das, was uns zu unserem Amt bewegt hat, dorthin zu gehen, hatte, wenn ich das hier einmal sagen darf, auch sehr persönliche Gründe. Der französische Präsident ist als junger Soldat im Juni 1940 in Verdun verwundet und gefangen worden. Mein Vater und meine beiden Onkel waren fast ein Jahr im Ersten Weltkrieg vor Verdun gelegen. So schloss sich im persönlichen Schicksal von Zweien ein Stück Schicksal des ganzen Landes. Und wir haben mit dieser Geste versucht, den Schlussstrich unter eine unzählige Vergangenheit zu setzen, einen Schlussstrich zu ziehen, der für die Generation, die Krieg erlebt hat, noch ganz anders bewegend wirkt, als für die vielen Zehntausende Kinder, Schulkinder, deutsche und französische Schulkinder, die damals mit in Verdun dabei waren. Obwohl ich finde, lassen Sie mich das auch sagen, dass gerade die Unbefangenheit, mit denen die Tausende von Kindern damals über die Gräberfelder zogen, spielten, eigentlich die größte Anerkennung für die ältere Generation waren. Helmut Kohl über seine Begegnung mit François Mitterrand auf dem Schlachtfeld von Verdun im Jahr 1984. Gabor Pahl und Miriam Mörtel aus der SWR-Archivredaktion kommentierten die Originalaufnahmen. Jetzt haben wir hier die Gelegenheit, die Reportage über die Reise des Reporters Werner Stenzel in die Partnerstadt Nancy in beinahe ganzer Länge zu hören. Städtepartnerschaften waren ab den 1960er Jahren en vogue. Auch zwischen Deutschland und Frankreich. Frankfurt verbandelte sich mit Lyon, Karlsruhe mit der französischen Stadt Nancy. Der Reporter Werner Stenzel berichtete von seiner Annäherung an Nancy im Jahr 1960. Es beginnt mit einer Autofahrt. Wir sind von Karlsruhe auf der Autobahn bis zur Abzweigung nach Kehl gefahren. Von dort über die neue Rheinbrücke nach Straßburg. Die Grenzabfertigung ist ja heutzutage kein Problem mehr. Rechts grüßte das altehrwürdige Münster, vor der Stadt Straßburg aber schon die Beschilderung nach Nancy 144 Kilometer. Die N4, die Nationalstraße 4, führt geradlinig, es ist eine gute Schnellstraße, bis Saverne, meist von langen Pappelreihen gesäumt. Dann begann die Zaberner Steige über den Kamm der Vogesen. Die Kammspitze hat eine Höhe von 410 Meter, läuft dann aber auf der N4 in ein hügeliges Gelände aus mit sehr viel Wald, der besonders auf den Buntsandsteinplateaus gedeiht. Große Wiesen und Felder säumten nun die Straße. Die Dörfer und die Nebenstraßen sind wenig belebt, ja, man möchte fast sagen, verlassen. So kamen wir bis Lunéville, das wir eben durchfahren haben. Lunéville, eine ehemalige Residenz der Herzöge von Lothringen mit einem stattlichen Schloss. Wir haben bisher etwas über 3 Stunden gebraucht mit dem Auto und werden also bis Nancy, das etwas mehr als 30 Kilometer vor uns liegt, wohl nur knapp 4 Stunden für die Fahrt von Karlsruhe bis in die Partnerstadt nach Nancy brauchen. Die letzten 30 Kilometer vor Nancy sind wir auf einer wunderbaren Autostraße gefahren, die unserer Autobahn vergleichbar ist. Und wir sind, um einen Gesamtüberblick, um einen Panoramablick zu bekommen, gleich auf die Höhe von Brabois gefahren. Hier stehen wir an der Capelle de Pauvres, an der Armenkapelle, also die sich an ein Fichtenwäldchen lehnt, und vor uns die Stadt Nancy, unsere Partnerstadt. Vor uns liegt ein Tal, rund 3 Kilometer lang, wenn wir es so schätzen dürfen, und vielleicht 6 bis 7 Kilometer breit. Wir stehen hier auf der Höhe im Südwesten der Stadt. Vor uns, wir können es undeutlich, aber doch einigermaßen erkennen, der Rhein-Marne-Kanal, der sich von Osten nach Westen zieht und eine Gabelung nach dem Norden in ein kleines Tal hat. Von Osten ziehen Rauchschwaden über die Stadt, denn da liegt die wesentliche Industrie. Der Wind steht aber so günstig, dass der Blick, wir haben wunderbaren Sonnenschein, auf die Stadt vollkommen frei ist. Von hier aus, von der Kapelle, in die Stadt hinein eine Straße, die Avenue General Leclerc. Sie ist 2 bis 3 Kilometer ungefähr lang und wird am Ende begrenzt von einem Hochhaus. Es ist 21 Etagen hoch und ist in Sternform gebaut. Von der an sich niedrigen Stadt heben sich die Kirchtürme ab und wir können ahnen, wo der Stanislasplatz liegt, der Mittelpunkt und natürlich auch das Schönste von ganz Nancy. Im Westen wird die Stadt moderner. Hier sehen wir, es ist allerdings ein Vorort, es ist die Gemeinde Lassoux. Moderne Hochhäuser, die von niedrigen, vielleicht 4- bis 5-stöckigen Wohnblocks umgrenzt werden. Aber auf der Höhe, auf der Hasenhöhe, im Nordwesten der Stadt, die Wohnmaschinen, ja, so dürfen wir sie nennen, wir werden da noch darüber sprechen müssen. Es ist die Satellitenstadt von Nancy, wo die Nancyer Bürger in besonderer Weise und einmalig untergebracht sind. Häuser, wie wir sie bei uns in dieser Form nicht haben. Doch bevor wir von dem modernen Nancy sprechen, wollen wir doch erst von Professor Grappin, einem Deutschprofessor, der zurzeit an der Sorbonne in Paris lehrt und der Nancyer Bürger ist, etwas aus der Geschichte von Nancy hören. Die Stadt Nancy hat sich in alten Zeiten um ein fürstliches Schloss gebildet. In der ersten Urkunde aus dem Jahr 1073, in welcher der Name lateinisch Nancyacus erscheint, wird der Ort als eine Festung bezeichnet, als eine Burg des Herzogs von Lothringen. Die einstmalige herzögliche Festung lag nicht weit vom Fluss in sumpfigen Wiesen wegen der guten Abwehrmöglichkeiten. In dieser Gegend wurde am 5. Januar des Jahres 1477 die Schlacht von Nancy geliefert, während welcher der mächtige Herzog von Burgund, Karl der Kühne, vom lothringischen Herzog René II. Besiegt wurde. Die Niederlage des burgundischen Herzogs im Jahre 1477 bedeutete aber durchaus nicht ein Ende der Kriegszeiten. Das Land wurde im Gegenteil im Laufe der Jahrhunderte heftig umstritten. Die Stadt konnte deswegen nicht recht gedeihen. Nancy war eine fürstliche Residenzstadt. Aber im Jahre 1737, also um die Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde es sogar eine königliche Residenz. Der neue König war allerdings kein lothringischer Fürst, sondern ein polnischer Fürst, Stanislas Leszczynski, der in seiner Eigenschaft als Schwiegervater des Königs Ludwig des 15. zu einem eben dazu in die Welt gerufenen Königtum Lothringen kam. König Stanislas also regierte 29 Jahre lang und er hat durch hervorragende Bauten das Stadtbild so entscheidend umgestaltet, dass man oft geneigt ist, immer noch heute Nancy als La Ville de Stanislas zu nennen. Selbstverständlich statteten wir dem Senator Mayer, dem Oberbürgermeister der Stadt, Monsieur Panchard, einen Besuch ab. Er erzählte uns: Nancy, Capitale de la Lorraine, est une des grandes villes de France. Elle compte actuellement 143 000 habitants environ. Nancy, die Hauptstadt von Lothringen, ist eine der großen Städte Frankreichs. Sie hat zurzeit ungefähr 143.000 Einwohner und wenn man die direkt anliegenden Gemeinden dazu nimmt, eine Bevölkerungszahl von 200.000. Unsere Innenstadt ist augenblicklich in voller Ausdehnung. Das entscheidendste Unternehmen auf diesem Gebiet war die Schaffung der Satellitenstadt Hasenhöhe, wo wir die Absicht haben, 3.500 Wohnungen zu errichten für eine Bevölkerung, die in etwa zwei Jahren 15.000 Einwohner zählen wird. Eine andere wichtige Aufgabe der Städteplanung ist augenblicklich das Stadtviertel Saint-Sébastien. Es wird in den kommenden Jahren saniert werden und die ersten Bauten werden in diesem Jahr noch fertiggestellt sein. Wir werden aus dem Viertel Saint-Sébastien einen ganz modernen Stadtteil im Zentrum errichten, mit Geschäftshäusern und Büros und den dazugehörigen Parkmöglichkeiten. Ein weiteres großes Projekt ist die Errichtung eines dritten Kanals, der über 13 Kilometer die Wasser der Mosel nach Nancy führen wird. Über die wirtschaftliche Struktur von Nancy haben wir gebeten, Herrn Direktor Chardet uns Auskunft zu geben. Nancy ist eine typische Provinzstadt, die sich nicht besonders von anderen französischen Provinzstädten unterscheidet. Im Durchschnitt ist Nancy eine bürgerliche Stadt, aber in sehr volkstümlichem Sinne des Wortes. Handel und Industrie sind die Haupttätigkeit der Stadt. Aber Nancy ist auch ein Verwaltungszentrum, nicht bloß als Hauptstadt eines Departements, das Departement von Meurthe-et-Moselle, sondern auch für eine ganze Wirtschaftszone von Osten von Frankreich. Das Wirtschaftsleben in Nancy wird bestimmt besonders durch große Handelsgeschäfte, Schuhindustrie, die sehr bedeutend ist in Nancy, Gusseisenindustrie, ein großes Unternehmen, internationales Unternehmen von Weltruf, hat sein Verwaltungszentrum in Nancy, Cristal, die einen Weltruf hat, durch seinen Geschmack, seine Qualität. Nancy ist auch ein großes Pressezentrum, das größte von Ostfrankreich, mit einer Zeitung von einer Auflage von 250.000 Exemplaren. Nebenbei finden Sie auch in Nancy Metallverarbeitungsbetriebe, Bauindustrie, Handwerker, Angestellte und so weiter. Nancy ist, wie wir feststellen können, mit Recht stolz auf den großen Schlachthof, den es besitzt. Es ist der zweitgrößte in Frankreich, also gleich nach Paris kommt. Und wir wurden hier rumgeführt und haben uns überzeugen können, dass hier wirklich alles vorbildlich gehandhabt wird. Erfreulich und mit gewissem Stolz haben wir festgestellt, dass viele deutsche Firmen Material hier für die Einrichtung, für die technische Einrichtung geliefert haben. Und wir haben also bekannte Namen von Firmen gelesen, die sich besonders mit Transportgeräten beschäftigen. Denn das Großvieh, so wie auch die Schweine und das Kleinvieh, wird hier sehr modern transportiert. Man braucht hier wenig zu heben oder zu tragen. Nun, das ist aber bei unseren deutschen Schlachthöfen genauso. Monsieur Meer, ein junger Fleischbeschauer von dem Schlachthof, spricht Deutsch. Er hat uns immer übersetzt, was uns der Herr Direktor sagte. Und ich glaube, mit Ihnen, Monsieur Meer, müssen wir also auch die Aufnahme machen. Sie müssen uns erzählen, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Es fing ja doch verhältnismäßig klein an, wenn man bedenkt, dass Sie 1938, so habe ich hier eine Zahl, 157.000 Stück Vieh nur verarbeitet haben. Ja. Und wie ist es jetzt? Und in 1959 haben wir 233.000 Stücke. Das ist also eine wirkliche Steigerung. Nancy ist aber bedeutend nicht nur als Schlachthof, sondern besonders auch als Markt. Und da müsste man mal erwähnen, wie viel Stück Vieh werden hier so pro Woche gehandelt? Am Markt haben wir 908 Großvieh montags, 2200 Schweine, 700 Kälber, 80 Pferde, 400 bis 500 Schafe. Nun, das ist eine ganze Menge. Wie viel wird davon nun in Nancy selbst geschlachtet und verarbeitet? 350 bis 400 Großvieh. Das heißt also fast die Hälfte, ja. Ja, 2000 Schweine. Das wiederum würde bedeuten, dass fast alle Schweine bei Ihnen verarbeitet werden. Und ich habe hier drüben auch gesehen, dass gerade die Schweinehalle und die Schweineverarbeitung, Aufarbeitung besonders modern ist. Ja. Wir haben auch 500 bis 700 Kälber die Woche und 400 bis 600 Schafe. Ja, sehr erfreulich, wenn man bedenkt, dass dann von Nancy, von hier aus also ganz Ostfrankreich, wie ich schon sagte, mit Fleisch versorgt wird. Wohin liefern Sie? Exportieren Sie eventuell auch viel das Fleisch? Viel auf Saarland. Saargebiet. Ja. In Saargebiet. Wir haben hier etwas gesehen, was man in Deutschland nicht in dem Maße findet und was doch erwähnenswert ist. Hier wird jedes Auto, das Frischfleisch abholt, kontrolliert. Es muss entsprechend sauber innen sein. Es wird in dem Moment, wo es Frischfleisch einlädt, mit einem Schild an der Windschutzscheibe beklebt. Und wenn es auf der Straße kontrolliert wird, muss es vorweisen, dass es hier vom Schlachthof aus kontrolliert wurde auf entsprechende Sauberkeit. Tiens, chérie, tu voulais m'acheter une perruche, j'en vois là des jolies là. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux ça à la maison? Ben tu oui. Crois que c'est bien? Oh, mais c'est très bien. Et puis mais un petit poisson. Si tu veux rouge, ça ou un petit poisson? Oui, c'est très ah bien. Ah oui, aussi. Ils sont pas trop mal. Man et sollte, wenn man in Nancy ist, unbedingt den Markt besuchen. Er gehört zur Charakteristik dieser Stadt. Und es ist einmalig für unsere Verhältnisse, was wir hier sehen und finden. Neben dem Gemüsemarkt und dem Fleischmarkt ist ein ausgezeichneter Fischmarkt, der die ganzen Früchte des Meeres hier aufbietet, in einer Fülle, wie wir sie selbst in unseren Delikatessgeschäften nicht finden. Wie schön, wenn man hier hört, wie die einzelnen Hausfrauen um den Preis zum Teil feilschen. Wie schön, wenn man sieht, was es hier alles gibt. Es ist für uns interessant, die Trödler zu sehen, die alles alte Material haben. Was wir wegwerfen würden, wird hier noch gehandelt. Alte Ringe von Herden. Hier gibt es einzelne Schuhe. Hier gibt es alte zerbrochene Brillen. Diese Trödler kommen extra, nachdem der Gemüsemarkt etwas abgeräumt ist, her mit ihren Ständen, bauen sich auf und versuchen noch etwas aus diesem Altmaterial an Gewinn herauszuschlagen. Daneben werden hier Goldfische verkauft, und Vögel und Tauben, sehr viel künstliche Blumen. Mit allem wird gehandelt, um alles wird gefeilscht. Es ist eine Atmosphäre, wie man sie eben in einer anderen Stadt, bei uns in Deutschland jedenfalls, keinesfalls findet und die charakteristisch und typisch für Frankreich, in diesem Fall hier ganz speziell für Nancy ist. Der Markt in Nancy ist sehenswert. Damit wäre es wohl Zeit, einmal etwas ganz allgemein über die Bürger von Nancy zu sagen. Sie sind typische Lothringer von reserviertem Aussehen und auch einer solchen Haltung. Die Südfranzosen nennen sie kalt, aber das kann man verstehen, denn der Boden hier ist schwer und verlangt harte Arbeit. Sogar die Stadtbewohner haben dieses Gepräge der sie umgebenden Landbevölkerung, denn viele kommen ja vom Land in die Stadt. Die Frauen von Nancy sind ausgezeichnete Hausfrauen, aktiv und seriös, sparsam in ihrem Haushalt, dabei aber besitzen sie eine gewisse Koketterie in ihrer Kleidung, ohne nun Pariser Vergleiche aufnehmen zu wollen. Die Abende verbringt man zu Hause. Am Wochenende geht man zum Teil mit der ganzen Familie angeln oder fährt mit dem Auto spazieren. Mit diesen Menschen bekommt man nicht gleich in der ersten Minute Kontakt. Sie prüfen und wählen, sind aber verlässlich in ihrer Entscheidung, wenn sie sich einmal dazu bekannt haben. So ist auch der Beginn der Städtefreundschaft zwischen Karlsruhe und Nancy zu sehen, deren Initiator auf französischer Seite Dr. Weber ist, der Beigeordnete der Stadt Nancy und jetzige Abgeordnete des Departements Meurthe-et-Moselle in der Nationalversammlung. Als ich vor über 4 Jahren den Gedanken der Städtefreundschaft zwischen Karlsruhe und Nancy, entschuldigen Sie, ich kann nicht gut Deutsch sprechen, und ich spreche jetzt in Französisch weiter. Effectivement, voici 4 ans que pour la première fois j'ai pris connaissance avec Karlsruhe. Als ich das erste Mal vor über 4 Jahren anlässlich einer Gemäldeausstellung in Karlsruhe war, war ich von dem Empfang so begeistert, dass ich mir bei meiner Rückkehr nach Nancy mich entschloss, weitere Beziehungen zwischen der Bevölkerung von Karlsruhe und Nancy aufzunehmen. J'ai ainsi, et tout naturellement, dès mon retour en Lorraine, cherché à nouer des relations amicales entre les populations de nos deux villes. Certes, gewiss, es lag nahe, eine offizielle Verbindung aufzunehmen. Aber ich sehe eine bessere und nützliche Verständigung in der häufigen Zusammenkunft der beiden Bevölkerungen. Und ich will hoffen, dass die Freundschaft zwischen Nancy und Karlsruhe ein Beispiel sein wird für die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland und so auch ein Grundstein bilden wird für ein gemeinsames Europa. Unser Bild von Nancy wäre unvollständig, wenn wir nicht über die Wohnmöglichkeiten dieser Stadt berichten würden. Wie bei uns in Karlsruhe, der Patenstadt von Nancy, also ist es auch hier. Denn die Wohnungen sind alle vergeben. Die Stadt vergrößert sich und es gibt keine Wohnmöglichkeiten. Auch hier ist man in Form der Satellitenstadt ausgewichen, nur hat man alles hier konzentriert und alles in die Höhe gebaut. Wir sind auf die Hasenhöhe gefahren, rund eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, im Nordwesten der Stadt gelegen, 100 Meter über dem Stadtzentrum ungefähr. Hier hat man vor 2 Jahren mit dem Bau des ersten großen Wohnblocks begonnen. In der Zwischenzeit sind daraus 5 Wohnblocks geworden. Aber sprechen wir von dem einen, von dem größten erst einmal. Er hat eine Länge von 400 Metern, ist 13 Etagen hoch und hat 915 Wohnungen für rund 4.500 Personen. Ich glaube, man muss es fast wiederholen. 4.500 Personen in einem Wohnblock, in einem Haus. Daneben sind noch 3 weitere Wohnblocks, a 420 Wohnungen. Sie sind besonders für Beamte gedacht, mit 11 und 12 Stockwerken. Und wie bei uns in der Waldstadt, 99 Einzelhäuser, die als Eigentumswohnungen verkauft werden, die aber nicht, wie bei uns, den Architekten freie Hand ließ wo man also bauen konnte, wie man wollte. Nein, hier gab es drei verschiedene Pläne, an die musste man sich halten. Die Fassade dieser großen Wohnblocks, dieser Wohnmaschine, ja so wird es auch hier genannt, ist kahl und nüchtern. Die nach Norden gekehrte Seite hat nur kleine Fenster, dort ist die Küche und das Bad. Und nach Süden aber große, bis zu dem Fußboden gehende Fenster. Interessant ist, dass eine Zweizimmerwohnung in dieser Wohnmaschine rund 90 neue Francs kostet. Das sind also rund 80 Mark. Und für diese 80 Mark hat man 45 Quadratmeter. Der Preis geht also, ist aber für französische Verhältnisse sehr hoch, denn der französische Arbeiter verdient ja hier wenig. Die Zentralheizung muss 7 Monate lang bezahlt werden und doch sehr erheblich, sodass diese Wohnungen ganz schön teuer werden. Vor 2 Jahren, als man begann, diese Satellitenstadt zu bauen, hat der Staat 85% als Kredit zugesagt und 15% musste die Stadt Nancy aufbringen. Allein dieser eine große Wohnblock, von dem ich gerade sprach, mit 400 Meter Länge, kostet 20 Millionen D-Mark. Das ist für Nancy und für Nancyer Verhältnisse doch ganz erheblich. Daneben ist aber schon wieder ein Neubau, gerade im Entstehen, der 15 Etagen haben soll und in dem 756 Wohnungen rund 3500 Bewohner fassen werden. Überhaupt geplant für diese Hasenhöhe hier bei Nancy ist eine Stadt mit 3600 Wohnungen und 18.000 Personen. Die ganzen Häuser sind, und nur so war es möglich, sie so schnell zu erbauen, in Fertigbauweise erstellt worden. Hier sind gleich neben den Häusern die Fabrikationsstätten für die einzelnen großen Betonwände. Eine Wohnzimmerwand wird von einem Kran spielend hochgezogen. Und es kann passieren, dass man hier in 8, 14 Tagen ein ganzes Stockwerk erstellt, wenn man genügend vorproduziert hat. Der Nachteil dieser Produktionsmethode ist natürlich, und das haben uns die Bewohner, die wir besucht haben, zum Teil Elsässer, die Deutsch sprachen und die uns da ganz offen Auskunft gaben, gesagt, zum Teil natürlich sind die Wände sehr hellhörig und man hört schon besonders, was die Leute über einem tun. An den Seiten geht's und von unten hört man auch nicht so viel. Aber was will man machen? Die Wohnungsnot ist groß und man muss ausweichen und man weicht also in diese Satellitenstadt von Nancy auf die Hasenhöhe aus. Der Reporter Werner Stenzel über seinen Besuch in Nancy im Jahr 1960. Das waren unsere Archivschätze heute mit einem Blick auf die Geschichte der Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Alle Tondokumente und viele weitere Sendungen zum Thema können Sie in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Deutsch-Französische Freundschaft finden. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.